NDR 4. Zwischen Hamburg und Haiti. Heute Midsommerfest in Schweden. Beobachtungen von Annemarie Stoltenberg. Midsommer. Das ist der Schweden liebster Feiertag. Den ganzen, hier im Norden endlos langen und dunklen Winter hindurch freut man sich darauf. Das viele Licht, Seen zum Baden, frische Kartoffeln, Erdbeeren und Blumen. Es ist die Zeit, in der Schweden entgegen ihrer sonst so bedächtigen Natur ausgelassen, aufgekratzt und übermütig werden. Midsommer ist der Geburtstag von Johannes dem Täufer, aber vor allem der längste Tag des Jahres und wird als Fest des Lichtes stürmisch gefeiert. Wer in dieser Nacht ein Fläschchen Tau sammelt, hat ein Mittel gegen alle Krankheiten. Mädchen, die wissen möchten, wen sie heiraten werden, müssen in dieser Nacht 9 verschiedene Blumen auf 9 verschiedenen Wiesen pflücken, was allerdings unter strengstem Kicherverbot zu geschehen hat und daher praktisch nie klappt. Wir beginnen unsere Reise zum Midsommerfest in der mittelschwedischen Stadt Karlstad im Värmland. Neben Rio de Janeiro die einzige Stadt der Welt mit einem Sandstrand in der Innenstadt, verkündet Marz, der stolz die Führung durch seine Heimatstadt übernommen hat, und erntet Gelächter. Als ob man nicht in fast allen schwedischen Städten im See baden könnte. Wir verlassen die Stadt und zockeln gemütlich übers Land. Zwischen Kornfeldern, Wald und Äckern liegen die adretten Bauernhöfe wie kleine Schlösser in gepflegten Gärten, in den Dörfern die hübschen weißen Kirchen. Die Bilder wechseln, sobald sich die Wolken zu immer wieder anderen Kulissen zusammenschieben und die Sonnenstrahlen neu bündeln, Gold zwischen regenschwerem Grau leuchtet es, dann wieder blitzeblau und weiß getupft. Ein atemberaubendes Schauspiel ist der Sommerhimmel in Schweden und erzeugt gleich dieses eigenartige Ziehen in der Herzgegend als Zeichen dafür, dass wir angekommen sind. Es riecht nach Wacholder, Heidekraut und Bärlapp. Ein Licht ist hier im schwedischen Sommer, das die Menschen enthusiastisch, vergnügt, beinahe aufgedreht werden lässt. Es blendet nie, aber es leuchtet eigentümlich von überall her. An manchen Sommertagen sieht der Himmel aus wie ein riesiger See, die Wolken wie Wellenbewegungen. Gierig sieht man in dieses Meer am Himmel, bis einem fast schwindelig vor Glück dabei wird. Selbst mitten in der Nacht gibt es immer noch Licht, scheinbar von allen Seiten. Erst golden, dann prächtig rot, dann blassblau, als ob es von unsichtbaren Polen herunterfließt. In der schwedischen Provinz Värmland haben sich noch viele Volksbräuche und Volkskunst erhalten. Nirgendwo sei Schweden, heißt es, schwedischer als hier. Für unsere Augen jedenfalls. Värmland ist auch die Heimat von Selma Lagerlöf. Hier reiste Nils Holgersson über Birkenwälder und blau glitzernde Seen. Wir fliegen leider nicht auf dem Rücken eines Gänserichs, aber steuern dafür komfortabel im Bus Skytbüdens Hembygdsgård an. Skytbüdens Hembygdsmuseum. Aber die hast du auch ein Festival jeden Sommer im Juli. Das heißt Gammelvala. Der alte Welt. Man arbeitet 100-150 Jahre zurück. Und dann arbeitet ungefähr 120 Personen in 10 Tagen. Und die haben ungefähr 60.000 Besucher in dieser Zeit. Was arbeiten Sie da? Ja, die macht alles. Die machen den alten Weg. Die machen Dachziegel von Holz, die machen Kohl, die machen verschiedene Handwerk, wie man hat gemacht 100 Jahre zurück. Und das, also sie weben und färben Wolle, machen Krüge und so. Alle diese Sachen. Und da könnte man auch lernen. Das ist wichtig, dass man behält diese Tradition für die jungen Menschen, wirklich. Auch die kleine Schule wird während dieser Zeit benutzt. Eine gütig aussehende, weißhaarige Lehrerin mit bestickter Haube unterrichtet barfüßige Schüler in einfachen Leinenkitteln. Die Bänke sind eng, aus altem, dunklem Holz, mit Klappen, in denen die Bücher verstaut werden. In der Ecke steht ein Kachelofen und eine brüchige Landkarte hängt dort, auf der viele Länder noch als weiße Flecken eingezeichnet oder gar nicht entdeckt sind. Im Nebenzimmer schläft nachts die Lehrerin. Auf einer hellblauen Kommode steht ihre Waschschüssel und an der Wand hängen braunstichige Fotografien der Verwandtschaft. Das ist nun ein Schwedenbild, wie es alle lieben. Nostalgisch schön intakt. Aber es erzählt von einem Leben, das es in Wirklichkeit selbst zu Astrid Lindgrens Zeiten schon nicht mehr gab. Aber die Sehnsucht danach darf immerhin wachgehalten werden. Die Küchen wurden damals hellblau gestrichen, lernen wir hier, weil Insekten diese Farbe nicht mögen und sich nicht gern darauf setzen. In einem anderen Gebäude treffen sich die Frauen zum Weben. Wunderbar weiches Licht fällt herein und beleuchtet warm das Holz. Die Stoffe sind in freundlichen Schwedenfarben. Handtücher, Teppiche, Topflappen sind schon fertig. Auch Wolle wird hier in Naturtönen gefärbt und versponnen. In einem Gebäude wird getöpfert und ein anderes dient dem Papierschöpfen nach altem Brauch. Als wir am Mitsommertag in dem historischen Hof ankommen, flirrt das Mittagslicht. Eine Scheune ist festlich geschmückt mit bunten Wiesensträußen, überall Kerzen und auf den Tischen große Schüsseln mit Sill, also verschieden eingelegtem Fisch, Kartoffeln, Grädde, das ist Sahne und allen Köstlichkeiten, die zur traditionellen Schwedenküche dazugehören. An langen Holztischen sitzen Großfamilien mit 3 oder 4 Generationen und erzählen Geschichten. Du weißt auch, das ist ein Wärmländer. Er lacht gerne und erzähle viele Historien. Und er macht die Historien immer besser. Aber man lügt nicht. Das ist ganz wichtig. Und die Midsommarfest, das ist wie Weihnachten hier. Wirklich wie Weihnachten. Auch es startet ganz früh am Tag, ungefähr um 3 nachmittags mit den Kindern, die tanzen und so. Und am Abend, da hat man große Festen für die Eltern. Und diese Festen, ja, die passieren die ganze Nacht bis morgen. Und hier ist immer hell. Es ist nicht dunkel in dieser Zeit von Jahr. Und man essen meistens verschiedene Heringe und neue Kartoffeln. Das ist eine sehr ganz wichtige Tradition. So immer diese Kartoffeln. Ohne Kartoffeln gibt es kein Midsommerfest. Auf dem Rasen vor der Scheune steht der Midsommerbaum mit den Girlanden und nachmittags tanzen die Kinder um diesen Baum. Die kleinen Prinzessinnen mit den Blumenkränzen im Haar und Sommersprossen auf den Nasen werden von ihren vor Stolz beinahe platzenden Vätern auf dem Arm getragen und dann kugeln sie sich auf der Wiese alle zusammen und vergessen jede Prinzessinnenwürde. Es ist das schönste Fest der Kinder, auch ohne den Wirbel, der zum Weihnachtsfest gehört. Kein Geschenken. Die Geschenke für Kinder, das sind die Blumen. Da pluckt man pluckt Blumen überall. Midsommer, das ist nach dem Jahreszeitenkalender ja eigentlich der 21. Juni. Aber in Schweden legt man diesen Tag seit vielen Jahren so, dass möglichst alle die ganze Nacht mitfeiern können. Midsommernacht, das wechselt von Jahr bis Jahr. In alter Tradition war es den 21. Juni. Aber nun ist es immer Samstag, alle Freitag und Samstags in der Nähe von 21. Juni. Später meistens ist es. Der Nachmittag gehört den Kindern, die sowieso in Schweden ganz selbstverständlich zu jeder Einladung mitgebracht werden und die sich dann von selbst zusammentun in wilden kleinen Banden. Nur ab und zu muss mal irgendwo gepustet und getröstet werden bei den Kleineren. Wir fahren weiter und zwar jetzt mit einem alten Dampfboot über den See. Der Hotelbesitzer Ove Martinsson schippert seine Gäste gern persönlich nach Edabrunn. Ganz allein ist unser Boot auf dem See. Wir biegen in einen kleinen Fluss ein. Einmal sehen wir einen Biber, der mit seinem breiten Schwanz platschend im Wasser verschwindet. Kurz darauf legen wir am Bootssteg eines der verrücktesten Hotels von Schweden an. Wir hätten es mit dem Bus natürlich auch in 15 Minuten über die Landstraße erreichen können. Aber die Stunde Bootsfahrt stimmt auf ganz eigene Art für die kommenden Ereignisse ein. Es gibt einen Brunnen hier, an dem jeder sich etwas wünschen darf, und zur Mittsommernacht werden wir zum Spaß in Pilger verwandelt. Wir bekommen derbe braune Kutten mit einem Strick gegürtet und Helme mit Hörnern darauf und fühlen uns in die Wikingerzeit zurückversetzt. Schweden lieben alle Sorten von Kostümierungen. Zuerst gibt es eine deftige Grundlage, denn für das, was uns in dieser Nacht erwartet, brauchen auch wir Tyskländer eine solide Basis. In einem Kellergewölbe hängen duftende Zweige, Kerzen flackern und der lange Holztisch biegt sich beinahe unter den großen Pfannen mit Wildfleisch, Pilzen und Preiselbeeren. Dazu wird Aquavit getrunken, der nur mit aufmunternden Trinkliedern zu schlucken ist. Fest entschlossen sind alle, in dieser Nacht nicht nüchtern zu bleiben. Das gehört zur Mittsommernacht dazu. Heute Nacht ist alles anders. Nach der Melodie von O Tannenbaum werden schwedische Texte gesungen. Etwa, niemand hat es so gut wie ich. Nein, niemand hat es so gut wie ich, außer meinem Bruder, der, so viel ich weiß, im Reichsmuseum im Sprit liegt. Oder, trink alles aus, wenn ich das ganze Glas austrinkt, bekommt auch kein halbes, trink alles aus. Man hat sich monatelang auf dieses Fest vorbereitet, sagt Birger Brollund. Wir träumen im Winter und Frühjahr, dass es bloß Sommer wird und man kann das ganze schwedische Volk darauf erkennen, dass sie so früh wie möglich das Gesicht gegen Sonne setzt. Und so tun wir das. Fisch muss schwimmen, heißt es in Schweden, und wir haben schon jede Menge Fisch gegessen, der nun schwimmen soll, bevor weitergetafelt wird. Jedem am Tisch muss mit einem kräftigen Skål zugeprostet werden, so verlangt es die Sitte. Wir schlafen weniger im Sommer. Wir brauchen nicht so viel schlafen, wenn es so hell ist. Wir schlafen viel mehr im Winter. Aber es ist auch lustig mit dem Touristen, der hier kommt. Die haben Schlafprobleme, wirklich. Es ist zu hell. Es ist viel zu viel Licht. Aber eine andere Sache ist, dass die hat auch Probleme mit der Ruhe. Es ist zu ruhig. So, jeden Sommer habe ich Probleme mit Kunden, die kommen zurück zu früh und sagen, die muss zurück zum Zivilisation. Es ist zu ruhig außen. Ja, aber das ist es ja, weshalb sie gekommen sind. Ja, aber das ist so. Aber die muss zurück zum Zivilisation. Die hat den Herz gehört. Kein Trafik, nichts. Und die bekommt Probleme mit Nerven. Es passiert jeden Sommer. Dass es Menschen zu ruhig ist, das passiert jeden Sommer? Ja, jeden Sommer. Wir haben ungefähr 5000 Kunden jeden Sommer. Und ich glaube, dass zweimal, dreimal pro Sommer haben wir dieses Problem. Und das ist immer Menschen von den großen Städten. Heute Nacht will sowieso niemand schlafen. Heute Nacht erzählen wir Wikinger von unseren größten Fahrten und den Abenteuern, die wir unterwegs bestanden haben. Heute Nacht lernen wir Schwedisch beim Singen der lustigen Trinklieder. Ingen har det so bra som jag, förutom min bror som så vitt jag vet ligger i sprit upp på Riksmuseet. Und was unter normalen Umständen zu einem sofortigen, narkoseähnlichem Schlaf geführt hätte, macht in dieser Nacht alle munter und aufgedreht. Aber zu Midsommer kann man die schwedische Seele mit all ihren unterschiedlichsten, oft auch widersprüchlichen Empfindungen kennenlernen. Wir wollen nach Gunnarskog zum Mitternachtsgottesdienst. Vor der Kirche hat sich schon die Gemeinde versammelt. Die Frauen in wunderschönen Trachten, gelb-weiß-schwarz, die klassische Svenska-Drakten und die bunt gestreifte wärmländische Tracht. In der Kirche brennen 100 Kerzen und beleuchten strahlende Gesichter. Viele Stockholmer kommen hierher aufs Land, um Midsommer zu feiern. Jetzt zieht die Gemeinde in die Kirche ein, vorneweg der Fiedler. Wem beim schwedischen Midsommerfeiern bisher nur das Essen und das Trinken aufgefallen ist, der hat wenig verstanden von diesem Land, in dem niemand protzt und die Menschen eine tiefe, völlig unsentimentale Naturliebe teilen. Die Natur ist der wirkliche Schlüssel zur Seele der Menschen, die innig jede Blume und jeden See für eigens von Gott erschaffen halten und uns Menschen lediglich als Gäste auf der Erde betrachten. Hier in der Kirche bekommt man zumindest eine Ahnung davon, was Schweden an ihrem Midsommerfest lieben. Hier, wo sie sich auf das Wesentliche besinnen, entsteht der Eindruck, als sei dieser Tag wie eine Batterie, an der man sich auflädt, um den Sommer genießen zu können und Kraft für den Rest des Jahres zu tanken. Die Depressionen des Winters sind längst vergessen und keinem Schweden käme der Gedanke, dass genau mit der heutigen Nacht ab jetzt alle folgenden Nächte wieder länger werden. Es ist eben einfach die kürzeste Nacht des Jahres. Die Kirche ist aus. Wir fahren wieder ein Stück. In Schweden hat man immer weite Strecken zurückzulegen, aber wir gewöhnen uns rasch daran. Man könnte in dem hellen Sommernachtlicht fast noch Zeitungen lesen. Die kleinen versteckten Waldseen liegen ganz still da und fangen das eigenartige Nachtlicht ein. Nun geht es weiter mit dem Feiern auf einer Dorftanzdiele. Von weitem schon hört man vergnügtes Grölen und Lachen. Der Alkohol hat inzwischen offenbar viele ein wenig schwerhörig werden lassen. Man brüllt sich gegenseitig Bemerkungen und Witze ins Ohr und auf der Tanzfläche werden Bewegungen ausgeführt, die, je näher der Morgen rückt, dem Tanzen immer weniger ähneln. Ein Mann und eine Frau tanzen eng aneinander geschmiegt mit versunkenen, glücklichen Gesichtern. Nur wenn er ein bisschen in eine Richtung geht, bleiben ihre Füße am Platz und der Körper neigt sich schräge über den Boden, was der Tänzer einfühlsam ausgleicht und seine Tänzerin durch Näherrücken wieder aufrichtet. Nach der Melodie eines französischen Chansons auf Schwedisch. Eine sehr kurze Nacht ist es geworden, denn am nächsten Morgen wollen wir weiter, den Wernernsee entdecken. Mit 5.650 Quadratkilometern Wasserfläche ist es Westeuropas größter Binnensee, 10-mal größer als der Bodensee. Ein Angler- und Sportlerparadies mit 22.000 Inseln, Schären und Badebuchten. Mit feinen weißen Motorbooten fahren wir auf den See hinaus. 35 Fischarten soll es hier geben. Hechte, Zander, Lachs. Das hypermodern ausgestattete Boot hat sogar Echolot an Bord, was einer Landratte denkbar unfair vorkommt, denn man kann hier theoretisch jeden kleinen Fischschwarm im weiten Umkreis sehen und gezielt darauf zusteuern. Aber die Technik nützt nichts. Wir genießen zwar die Fahrt in der Sonne und halten die müden, schweren Häupter in den Seewind, aber kaum ein Fisch ward gesichtet, soweit das Echolot reicht. Die jungen Männer, die die Motorboote fahren, arbeiten normalerweise bei Volvo. Dort ist zurzeit Kurzarbeit und so verdienen sie sich Geld dazu. Viele Schweden, erzählen sie uns, haben jetzt, wo es mit der Wirtschaft in Schweden bergab geht, schon 2 oder 3 Jobs. Värmländer sind es, so sagt man, seit jeher gewöhnt, hart für ihr Geld zu arbeiten. Nach einem halben Tag legen wir wieder an und haben ein paar Fische gesehen, aber keinen gefangen. Für ein Picknick am Ufer ist dennoch gesorgt und die frische Luft hat so hungrig gemacht, dass auch der nicht selbst gefangene Fisch wie Götterspeisung schmeckt. Fleischklößchen gibt es, Pfifferlinge, Elchpastete, Moltbeerenkompott, Käse und natürlich Knäckebrot. Die Stärkung war nötig, denn nun wollen wir selbst loslegen und an einem kleineren See Langkanus ins Wasser tragen und eine Kanutour machen. Wir lernen, wie man mit einem Paddel umgeht. Värmland ist ein echtes Kanuparadies mit herrlichen Touren und idealen Bedingungen fürs Kanuwandern. Ein nahezu unendlich wirkendes Waldgebiet heißt Glaskogen mit schmalen Pfaden durch eine fast unberührte Natur. Rechts und links vom Weg kann man sich nach intensiv süß schmeckenden Beeren bücken. Bäume stehen bis dicht an die Ufer der Seen und es gibt kleine Hütten dort, in denen Kanuwanderer übernachten dürfen. Nach dem sogenannten Allmannsrett darf jeder für eine Nacht bleiben, sein Zelt aufschlagen, Beeren pflücken und Pilze sammeln. Nur eine Nacht darf jeder bleiben, damit an besonders schönen Plätzen alle einmal Gelegenheit haben zum Übernachten. Man stelle sich vor, so soziale Bräuche würden in unserer Ellbogengesellschaft, in der mehr und mehr schlicht das Recht des Rücksichtslosen und Stärkeren dominiert, wieder eingeführt. Man hat nach dem Allmannsrett, dem Jedermannsrecht, auch Pflichten und es gibt strenge Verbote. Zum Beispiel darf niemals auf nackten Klippen Feuer gemacht werden, weil jahrtausende alte Felssteine dann brechen. Also niemals Feuer auf nackten Klippen. Lebende Bäume dürfen nicht geschlagen werden und natürlich darf kein Abfall zurückgelassen werden. Wer ein Kanu mietet, kann unter diesen Bedingungen herrliche Ferien verbringen. Das Wasser in den Seen kann noch immer mit der bloßen Hand während der Fahrt geschöpft und getrunken werden. Man bekommt einen Kursus, um die Technik zu lernen und mit Stromschnellen umgehen zu können und spezielle Karten für die Fahrt. Belohnt wird man mit Plätzen und Aussichten, die kein Autofahrer oder Fußgänger erreichen kann und einen angenehm zufrieden machenden Muskelkater, der sich einstellt, sobald man abends im Zelt sitzt, vielleicht stürmisch weiterfeiert und ein Lied singt. Das heißt Sommernacht und das ist ziemlich lang und deshalb gibt es auch eine Kurzversion. Das hättest du gerne. Und die Kurzversion endet etwas überraschend. Hallo, liebe große Marie, verrückt an Song. Oder in der Tree. Ich nenne das nochmal. Herr Rosemarie, verrührt am Song oder in that free. Das heißt, was wäre das Leben, Rosemarie, für ohne Tanz und Gesang? Wir haben draußen ein Feuer gemacht, ein Loch gegraben, die heißen Holzkohlen hineingeschaufelt und einen vielversprechenden Lachs in Folien verpackt darauf gelegt. Dann wieder mit Steinen und Erde bedeckt und gewartet. Der Fisch darf gierig mit bloßen Händen gegessen werden und selten aß man etwas, das dieses Gericht übertreffen könnte. Im Zelt kreist eine Flasche und Preben Mortensen, der hier in der Wildnis Überlebenstraining-Seminare für gestresste Manager veranstaltet, hält einen umständlich langen Vortrag über den Schnaps, der in dieser Flasche sei. Angeblich hochprozentiges, selbstgebranntes Zeug, von dem schon die stärksten Hünen sturztrunken geworden seien. Wir werden alle fröhlich davon, aber nicht betrunken, denn in Wirklichkeit war es mit Wacholder gewürztes, klares Wasser aus dem See. Preben Mortensen ist ein unglaublicher Angeber. Er erzählt uns davon, wie rüde er die deutschen Manager behandelt und dass er ihre eingeschmuggelten Alkoholvorräte einkassiert und dann gelassen zusieht, wie sie ihre Selbstbeherrschung verlieren, weil sie es nicht mehr gewöhnt sind, ohne Alkohol ein paar Tage auszukommen und im ersten Moment fassungslos meinen, eine lebenswichtige Medizin sei ihnen geraubt worden. Allein Preben Mortensen mit seiner Strenge verwandelt diese seelischen Wracks wieder in passable Mannsbilder, will er uns weismachen. Er beschimpft sie in übler Weise, macht sie zur Schnecke, drillt sie militärisch und lässt sie klein und hilflos werden, diese zu Hause so mächtigen Männer, die viel Geld bezahlen für eine Woche zwischen lauter Dingen, die uns von der Natur umsonst geschenkt werden. Stolz zeigt er uns Zeitungsausschnitte. Manager gesund, Firma pleite, prangt auf einem als Schlagzeile. Die Manager hatten ihr Leben nach dem harten Training in der Wildnis offenbar allzu drastisch geändert. Wir liegen in dieser Nacht auf dem blanken Felsboden, sind am Morgen wie zerschlagen und vor allem zerstochen von den Mücken. Mist, Abenteuerurlaub, sagt einer, der kaum wiederzuerkennen ist vor lauter Mückenstichen. Ein kühles Bad im See entschädigt aber für jede Kümmernis. Ich weiß, dass viele immer noch sagen, in Schweden sei dauernd schlechtes Wetter, keine Sonnengarantie und eben zu viele Mücken. Zum Glück, so sind wir Schwedenliebhaber unter uns. In Schweden gibt es kein Gewimmel und die Touristen kommen in Mengen, die für das Land erträglich sind. Natürlich gucken wir uns ein Land in den Ferien mit dem wildromantisch begeisterten Blick des Urlaubers an. Und natürlich lernen wir die Schweden auch nach vielen Jahren nie wirklich kennen und wissen fast nichts über sie. Das Land ermöglicht aber intensive Selbstgespräche. Man kann am Ufer eines Sees sitzen und einfach stundenlang auf das Wasser sehen, ganz allein. Und nichts ist mehr wichtig von dem, was doch sonst so unabdingbar zu sein scheint. Die so mühsam zu bedienenden Wünsche nach Selbstbestätigung werden hier zurechtgerückt. Nichts davon ist wirklich wichtig. Ein von der Sonne aufgewärmter Stein am Wasser unter dem Rücken, das ist schön. Und wer lernt, an den Stichen nicht zu kratzen, den stören auch die Mücken nicht. Mücken können kaum so lästig sein wie Mitmenschen. Das ist Mittsommer in Schweden, die unbeschwerteste, schönste Zeit des Jahres. Auf NDR 4 hörten Sie Zwischen Hamburg und Haiti. Diesmal Mittsommerfest in Schweden. Beobachtungen von und mit Annemarie Stoltenberg. Technik Renate Wiechern und Martin Hansen. Produktion Barbara Dunkhase. Redaktion Wolfgang Meisenkoten. Hier sind WDR 5 und NDR 4. Angeschlossen ist der Sender Radio Bremen. Aus der Pfarrkirche St. Ludger in Duisburg übertragen wir nun einen katholischen Gottesdienst. Die Predigt hält Kaplan Raimund Fröse. Die liturgische Leitung hat Prälat Heinz-Josef Tillmann.